Kundgabe 1014. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.07.1939. Sonne. Eine geregelte Unterweisung kann nur dann stattfinden, wenn der Mensch nebst seiner Empfangswilligkeit auch eine gewisse Freudigkeit empfindet, aus dem Quell aller Weisheit unentwegt schöpfen zu dürfen. Das Verlangen nach der Wahrheit wirkt sich insofern günstig aus, als sich nun das Herz des Menschen bereitwilligst öffnet, um die ihm bestimmte Gabe entgegenzunehmen. Alles Geistige hat größtes Interesse an den Ausführungen, die dein Lehrmeister dir unterbreitet. Und so fahre fort. Der Sonne Strahlenwirkung. Der Lichtstrom in einer elektrischen Anlage muss ununterbrochen ergänzt werden, je mehr verausgabt wird. Es ist jedoch zuerst Bedingung, dass sowohl äußere wie versteckte Hindernisse beseitigt werden, die den Stromkreis unterbrechen könnten. Weil das allergeringste Hindernis gleichbedeutend wäre mit Stockung und also Gefährdung des jeweiligen Empfangsgerätes. Ebenso muss die Zuleitung zur Erde frei sein von Hindernissen jeglicher Art. Denn es könnte ein Außerachtlassen dieser Bedingung sich ungemein schädigend auswirken für alles in diesem Stromkreis Liegende. Die Schöpfung Gottes ist so überaus kunstvoll konstruiert, dass sich alle Hindernisse verflüchten, so die Sonne als Lichtträger in Erscheinung tritt. Gerade das Flüchten alles dessen, was die Strahlenwirkung beeinträchtigen könnte, zeugt wieder von der Allgewalt göttlichen Wirkens. Denn es muss natürlicherweise der göttliche Wille alles verbannen, was die Erde und ihre Bewohner ernstlich gefährden könnte. Nach menschlichem Ermessen nun ist die Strahlenwirkung der Sonne auf die Erde eine Folge angestrengter Tätigkeit alles Geistigen, die das menschliche Denken zu beeinflussen sucht. Es geht auch hier wiederum um die Kraft des Stärkeren, denn diese bedränget die unterliegende Kraft. Es wird darum kaum möglich sein, das Entstehen der Sonnenstrahlen anders zu begründen, als das geistige Wesen mit unendlicher Kraft aus Gott in größter Schar der Erde sich nähern und nun gleichsam sich selbst einsetzen, um so eine Unterbrechung der Kraft aus Gott zu verhindern. Und also muss ein ständiges Wirken durch diese geistigen Wesen wiederum zur Folge haben, dass keinen Augenblick im Erdendasein die göttliche oder geistige Kraft in Stockung gerät und so also darin erst einmal die ununterbrochene Bestrahlung der Erde durch die Sonne ihre Erklärung findet. Amen.